schwarzen Mützen spürst du es nicht. Dass sie unser Land vergiften, merkst du es nicht. Dass sie unser Land zerstören, aber ich weiß. Der Zeiger steht auf 5 vor 12 und unser Ende ist in Sicht. Die Ratte kriecht aus ihrem Loch, denn sie scheut das Tageslicht. Mit ihrer krummen, langen Nase riecht sie Kapital und das Geld. Sie wird niemals locker lassen, Korruption ist ihre Welt. Steh auf, wach auf, hoch die Fahne, heil, heil. Steh auf, wach auf, ich will unser Ende nicht. Siehst du sie nicht, die Herren mit den schwarzen Mützen, spürst du es nicht. Dass sie unser Land vergiften, merkst du es nicht. Dass sie unser Land zerstören, aber ich weiß. Öffne endlich deine Augen, denn die Zeichen, die stehen auf Sturm. Denn im Kern des deutschen Landes lebt ein böser Tigerwurm. Er ist ein Geschäftemacher und er schreckt vor nichts zurück. Doch was er uns einst hat genommen, das holen wir uns bald zurück. Steh auf, wach auf, hoch die Fahne, heil, heil. Steh auf, wach auf, ich will unser Ende nicht. Siehst du sie nicht, die Herren mit den schwarzen Mützen, spürst du es nicht. Dass sie unser Land vergiften, merkst du es nicht. Dass sie unser Land zerstören, aber ich weiß, es wird Zeit zu reagieren, denn wir lassen es nicht zu, dass man unser Land verfremdet. Deutschland, Deutschland, blinde Kuh. Jedes Ziel hat eine Lösung und Entlöser, das sind wir. Ziel strebig ein Zeichen setzen, Deutschland, Deutschland, folge mir. Steh auf, wach auf, hoch die Fahne, heil, heil. Steh auf, wach auf, ich will unser Ende nicht. Steh auf, wach auf, hoch die Fahne, heil, heil. Steh auf, wach auf, ich will unser Ende nicht.